Yeah. Ich sage nichts, ich schreibe, lass mich leiten vom Beat und Stift, halte ihn festen Händen, während mein Innerstes zu mir spricht, ich bin besessen und therapierbar, nicht mehr zu retten. Bevor ich verlerne zu rappen, verlerne ich das Essen, meine Nummer 1, und bleibt auf Lebenszeit voll unerreicht, unvergleichbar, gib mir das Gefühl zu fliegen, doch ich bleib da, wo ich bin, leg den Beat um auf die Kopfhörer, lock Wörter aus dem Kopf und forme sie wie Top Gun, aber ich weiß nicht, es ist schon fast unbeschreiblich, dass wenn ein Wort noch so klein ist, seine Bedeutung das Eis bricht. Ich teile mit, was mir das Rappen bedeutet, versteh mich besser mit Rappern, bin deshalb fast nur mit Rappern befreundet. Und heute weiß ich, dass mich nicht so geprägt hat, komm ich vom richtigen Weg ab, gib mir nen Beat und ich werd vielschichtig wie Make-up. Aber trotzdem, ich sage nichts, bleib dabei, lass mich einfach weiterhin leiten vom Beat und meinem Stift. Wir packen Rhymes in Bars, Lines in Parts, nimm das Mic und start den Beat, verdammt nochmal, wir lieben Rap. Schreiben im Wahn, voller Eifer, Elan, yeah, drei Meister im Plan, denn verdammt nochmal, wir lieben Rap. Rhymes in Bars, Lines in Parts, nimm das Mic und start den Beat, verdammt nochmal, wir lieben Rap. Schreiben im Wahn, voller Eifer, Elan, yeah, drei Meister im Plan, denn verdammt nochmal, wir lieben Rap. Ich drück auf Play, alles um mich rum bleibt plötzlich stehen. Der Beat beginnt, weckt meine Kreativität und schöpft Ideen, die meine Hand dazu bewegen, Buchstaben zu schreiben, sogar auf Zugfahrten und Reisen, auf Gutkarten zu stylen. Ich schaffe Bilder und Metaphern, gebe der Schrift die Kraft zu atmen. Sie hilft dir wieder zu lachen oder schwere Last zu tragen. Erzähl Geschichten von Menschen, die mit Gewehren Spatzen jagen, oder Berichte von den Kämpfen aus ehrenhaften Tagen. Ich bin top motiviert und wirklich selten gelangweilt, denn ich schreibe Reime und Punchlines, bis keine Seite mehr blank bleibt. Verdammt nein, ich lasse das hier niemals ganz sein. Kann sicher sagen, Rap bleibt ein fester Bestandteil. So viel, was da drin steckt, noch viel mehr, was es ausmacht. Leih mir nur mal kurz ein Ohr, mir geht es nicht um deine Kaufkraft. Ich liebe Rap, Rap für immer, ehrlich und glaubbar. Fertige Aufsatz für Aufsatz, bis der Herr das Licht ausmacht. Wir packen Rhymes in Bars, Lines in Parts, nimm das Mic und start den Beat, verdammt nochmal, wir lieben Rap. Schreiben im Wahn, voller Eifer, Elan, yeah, drei Meister im Plan, denn verdammt nochmal, wir lieben Rap. Rhymes in Bars, Lines in Parts, nimm das Mic und start den Beat, verdammt nochmal, wir lieben Rap. Schreiben im Wahn, voller Eifer, Elan, yeah, drei Meister im Plan, denn verdammt nochmal, wir lieben Rap. Yeah, ob ich Rap liebe, aber klar doch, Rap hat mich erwachsen gemacht, früher noch Arschloch, früher noch der junge, dumme, pubertierende Junge mitfunden, doch ich hab in Rap meine Liebe gefunden. Es ist gut, wie es ist, lass den Stift kreisen, immer noch ein Kind meistens, wenn ich schreib, bin ich alles doch nicht leiser. Lass es geschehen, Mann, du weißt doch, was sie hören, wir verschaffen uns Respekt und den Schweiß auf ihre Stirn. Und ihr wolltet uns den Mund verbieten, doch das ist nur schief gegangen, wolltet uns nur unterkriegen, doch jetzt kommt der Widerstand, die Kampfansage, die Deckung nach oben gerichtet, weil ich auf der Bühne drei Mikrofone vernichten, hole das Business auf den Teppich zurück. Jetzt ist das Theater vorbei, die Leute wissen, jetzt endet das Stück. Und wir müssen uns nicht sagen lassen, ihr werdet nicht eingeladen, nur weil sie die Platten hassen, wir müssen den Neid ertragen. Wir packen Rhymes in Bars, Lines in Parts, nimm das Mic und start den Beat, verdammt nochmal, wir lieben Rap. Schreiben im Wahn, voller Eifer, Elan, yeah, drei Meister im Plan, denn verdammt nochmal, wir lieben Rap. Rhymes in Bars, Lines in Parts, nimm das Mic und start den Beat, verdammt nochmal, wir lieben Rap. Schreiben im Wahn, voller Eifer, Elan, yeah, drei Meister im Plan, denn verdammt nochmal, wir lieben Rap.